schmelzen mit den Gletschern der Erinnerung. Sag mir, wie es war. Sag mir, wie es war. Sag mir, wie es war. Sag mir, wie es war. Wir sind so weit, dass wir uns verlieren.